Das Universum war jetzt kein lebendiger, vollständiger Organismus mehr, sondern wurde ein lebloses Vakuum mit Klumpen lebloser Materie darin. In dem uns erfahrbaren Universum gab es nirgendwo Geist. Und in dieser neuen und aufregenden, aber furchtbar verarmten Sicht der Welt bedurfte es auch keines Geistes mehr. Dem Leiter eines großen deutschen kernphysikalischen Instituts habe ich einmal ein paar Befunde der Präkognitionsforschung geschildert. Ich hatte den Eindruck, dass diese Experimente besonders sauber durchgeführt worden waren und verlässliche Resultate gebracht hatten. Im Gespräch mit diesem Wissenschaftler fragte ich mich nun laut, welche Wege die Physik wohl gehen müsse, um auch solche Beobachtungen erfassen zu können. Er war ein freundlicher, netter Mann, der sich auch für Meditation interessierte, weil sie, wie er sagte, der experimentellen Methode folgt. Schau hin und überzeuge dich selbst. Die Antwort, die er mir jetzt gab, überraschte mich daher. Von ein paar Dingen wissen wir einfach, dass es sie nicht gibt, und Präkognition ist eins von ihnen. Deshalb ist die experimentelle Beobachtung in diesem Fall gegenstandslos. Anstatt also seine Annahmen vom Beobachteten beeinflussen zu lassen, benutzte er seine Annahmen, um das Beobachtete zu verneinen. Auch sogenannte Fakten sind letztlich kein Maßstab für Realität. Ob eine Gruppe von Wissenschaftlern etwas als Fakt akzeptiert, hängt von der Gruppenentscheidung des Clubs der Wissenschaftler ab, und die wiederum beruht auf der Theorie, an die sie gegenwärtig gerade glauben. Sie sind zu Mitgliedern dieses Clubs ausgebildet worden und wissen ganz einfach, was als Fakt zu akzeptieren und was als Fiktion zurückzuweisen ist. Auch hier kann wieder eine Beobachtung zum Phänomen der Präkognition als Beispiel dienen. Solche Beobachtungen werden gar nicht erst als physikalische oder neurowissenschaftliche Fragen zugelassen. Sie gelten nicht als Fakten. Und zwar deshalb, weil Physiker und Neurowissenschaftler die Abmachung getroffen haben, dass es Präkognition nicht geben kann und dass man deshalb gar nicht erst hinsehen muss. Wissenschaftler neigen genauso wie andere Menschen dazu, in ihre Beobachtungen all die Vorurteile einfließen zu lassen, mit denen sie groß geworden sind. Die Vorurteile, die wir in diesen Briefen untersuchen. Ohne es selbst zu merken, wählen sie ihre Beobachtungen so aus, dass ihre Vorurteile weiter verstärkt werden. Was für Theorien sie formulieren, was für Beobachtungen sie zur Untermauerung dieser Theorien anstreben und wie sie diese Beobachtungen interpretieren, all das ist von ihren unbewussten Annahmen bestimmt. Unbewusste Annahmen beeinflussen uns sehr weitgehend, auch wenn wir wissenschaftlich ausgebildet wurden. Heute empfinden wir das mechanistische Weltbild als normal. Dennoch ist es eigentlich nicht schwierig, sich beispielsweise die Erde als lebendigen Organismus vorzustellen, nicht schwieriger als die Vorstellung, sie sei ein toter Gegenstand, den man ausbeuten kann. Die Durchsetzung dieser logischen Ordnung schließt eine ganze Welt aus der Rechnung aus, die Welt der inneren Wirklichkeit und der Intuition. Harmonie und das Leben in einer heiligen Welt sind möglich. Wir sind keine rein logischen und rationalen, keine emotionslosen Wesen, die alles durch objektive Analyse verstehen können. Unser Leben ist voller Widersprüche. Wir kennen die Hassliebe und manchmal befreit uns gerade das, was uns am meisten schreckt. Unsere tiefsten und bedeutsamsten Erfahrungen haben etwas mit dem Empfinden einer lebendigen, unsichtbaren Tiefe und mit Resonanzen aus dieser Tiefe zu tun. Die Entzauberung der Welt ist sehr traurig und der Grund dafür, dass unser Leben uns manchmal so trostlos und tot vorkommt. Aber wir können auch nicht in die vortechnische Welt des Mittelalters zurück. Es nützt auch nichts, die zwar begrenzten, aber doch gültigen Entdeckungen der Naturwissenschaft oder die Kraft des logischen Denkens zu leugnen. Aber wir können über unsere eigenen finsteren Zeiten hinausgehen und die verzauberte Welt wiederentdecken, ohne die positiven, pragmatischen Seiten der Wissenschaft abzulehnen, die sich unserer Denk- und Betrachtungsweise mitgeteilt haben.